Computerwelt von Kraftwerk aus dem gleichnamigen Album aus dem Jahr 1981. Wir reden über Kraftwerk hier im Deutschlandradio Kultur im Radiofeuilleton, weil heute Abend das erste von insgesamt 8 Konzerten der Band in der Kulturstiftung Nordrhein-Westfalen stattfindet. Dort werden sie, wie sie schon im vergangenen Jahr im Museum of Modern Art in New York gemacht haben, jeweils an einem Abend eines ihrer Alben komplett aufführen, wenn man das so sagen kann. Andreas Müller, Musikjournalist, Musikredakteur hier bei uns, ist bei mir im Studio. Nun haben Sie schon erklärt, weil dieses Album ja nur 81 erschienen ist, kann man die Behauptung nicht einfach so aufstellen, das war alles in den 70ern und dann war Schluss. Aber danach war doch irgendwie Schluss mit der Kreativität, oder? Seit knapp 3 Jahrzehnten leben die doch eigentlich davon, ihre Songs immer wieder in neuem Gewand, die alten Songs in neuem Gewand zu präsentieren. Sie sind musikalisch nach 1981 nicht mehr wirklich bedeutend gewesen mit neuem Material. Das ist sicherlich richtig. Es gab noch das Album Electric Café, das in der Neuauflage im 2009 erschienenen Katalog umbetitelt wurde in Technopop. Das war mal der ursprüngliche Titel des Albums. Das war künstlerisch gesehen eher ein Flop, muss ich sagen. Es war nochmal visionär, was das Visuelle anging. Es ist damals erschienen, das erste am Computer entstandene Video überhaupt, wurde auch mit großem Effekt im deutschen Fernsehen zum ersten Mal gezeigt. Da sind sie, wie ich es eben schon mal sagte, tatsächlich eben überholt worden von den Konkurrenten, von den jungen Musikern, die sie beeinflusst haben. Man muss aber auch sagen, dass 1983 Ralf Hütter einen schweren Unfall hatte beim Radfahren. Das ist ja auch ein wichtiges Motiv bei Kraftwerk immer gewesen, das Radrennfahren, wie ja ohnehin Bewegung, dieses sehr viel ausmacht in ihrer Musik. Was man aber sagen muss, ist, dass das, was davor passiert ist, also diese 4, 5 Alben, die davor erschienen sind, Autobahn, Radioaktivität, die Menschmaschine, natürlich Transeuropa Express, also dann auch noch Computerwelt, das ist ein Kern, der bis heute strahlt. Das ist Musik, die bis heute meiner Ansicht nach unerreicht geblieben ist. Das ist Musik, die bis heute wirkt. Das ist, ein amerikanischer Kritiker hat das nach den MoMA-Konzerten geschrieben. Er geht durch New York und überall springt ihn Musik an. Und er hört immer wieder Motive, die andere vielleicht schon wieder irgendwann mal gesampelt haben. Aber diese Musik ist so präsent, ob nun 30, 35 Jahre nach ihrem Entstehen, dass es letztlich völlig egal ist, ob da nochmal was passiert ist in den letzten 30 Jahren bei Kraftwerk oder ob da nochmal was kommt. Visuell sind sie meiner Ansicht nach immer noch maßstäbesetzend. Da sind sie sehr, sehr weit vorne. Diese Konzerte sind unglaubliche visuelle Ereignisse. Und sie haben auch sehr geschickt, finde ich, die Möglichkeiten von Computersoftware für den Live-Act für sich erschlossen. Aber auch wenn, Sie haben das ja erklärt vorhin, der Wikipedia-Definition entsprechend das nicht so ist, gehören Sie dann nicht doch ins Museum? Weil letzten Endes sagen Sie ja, 74 bis 81 ungefähr haben Sie Dinge gemacht, die bis heute wirken. Aber das ist ja Zeitgeschichte dann und Zeitgeschichte gehört ja ins Museum. Also passt Kraftwerk da vielleicht doch ganz gut rein. Es ist eben ein Kraftwerk, das immer noch sehr, sehr arbeitet, dass ich da auch nicht festzurren möchte und dass sich da auch nicht festzurren lässt, was sich nicht in die Vitrine stellen lässt. Die interessante Frage ist ja, Wer ist eigentlich diese Gruppe? Also Sie haben ja sehr früh gesagt, wir sind Arbeiter an der Musik. Wir arbeiten die Musik. Wir haben eigentlich Roboter, die uns auf der Bühne ersetzen können. Das war technisch damals noch nicht möglich, aber es war auch so eine Idee. Die Roboter sind inzwischen fester Bestandteil auch längst schon dieses Live-Auftritts. Und nun ist, nachdem Florian Schneider vor einigen Jahren ausgestiegen, ist ja auch nur noch ein Urmitglied dabei. Was ist denn da noch authentisch? Also da werden auch wieder noch ganz alte, längst doch bewältigt geglaubte Rockkritiker oder rockistische Ideen an diese Gruppe herangetragen, die sie ja schon längst erklärt, beantwortet und ad acta gelegt hat. Eigentlich kann es Kraftwerk immer geben. Es ist letztlich völlig egal, wer dann da noch mitspielt. Der Katalog ist da. Sie nennen ja dann auch ihre Hinterlassenschaft der Katalog. Die Software ist da. Es sind Leute da, die das bedienen können, diese Musik, die sie nicht unbedingt spielen, sondern sie bedienen diese Musik. Und insofern geht das nicht in eine Vitrine. Das funktioniert nicht. Es gibt Leute, die natürlich die Befürchtung haben, da könnte ein Trend eingeläutet werden. Popmusik landet im Museum. Was bedeutet das, wenn wir uns jetzt vorstellen, das ist schwer vorzustellen, aber irgendwann treten die Rolling Stones im Museum of Modern Art auf. Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass sie da auftreten. Ich meine, die gehören natürlich schon längst in die Mottenkiste eigentlich. Die gehören ins Depot, die Stones zum Beispiel. Es gibt natürlich seit Jahren das Bestreben der Historisierung von Popmusik. Das hat vor Jahren angefangen mit den Boxsets, wo immer wieder neu verpackt wurde, was längst schon mal erschienen war. Das konnte man immer wieder weiter verkaufen. Es gibt das romantische Bestreben, Zeitabschnitte, Epochen eben zu musealisieren, festzuhalten, um da emotional vielleicht auch nochmal irgendwas aufzuarbeiten. Es gibt ja in Berlin ein Ramones-Museum zum Beispiel für diese amerikanische Punkband. Das kann man sicherlich machen, nur in dem Moment, wo Elvis' Anzug in einer Vitrine steht, ist natürlich nichts mehr da von der Magie. Wenn eine Gitarre von irgendwem irgendwo hängt, ist das auch natürlich vorbei. Dann ist diese Musik tot. Pop lebt eben eigentlich nur im Moment. Und da der Kraftwerk-Moment unendlich zu sein scheint, für mich im Moment jedenfalls, ist es natürlich schwierig, das zu machen. Es ist natürlich das Bestreben der Museen, eben auch teilzuhaben daran. Und wenn wir sozusagen in Bereiche gehen, die mit Avantgarde zu tun haben, ist es ganz häufig so, dass Künstler in die Kunstwelt gehen müssen oder in die Theaterwelt, weil da halt Geld ist. Und Geld zum Beispiel spielt bei Kraftwerk auch keine Rolle. Es ist keine Motivation, auch wenn es einen großen Sponsor in New York gab. Das Geld ist zweitrangig. Die tun das, weil sie das tun wollen. Düsseldorf gibt es auch einen großen Sponsor, die Düsseldorfer Stadtwerke. Passt ja auch. Humor vom Niederrhein sozusagen. Wer da noch hingehen will, vergessen Sie es, wenn Sie nicht schon eine Karte haben, wo Kulturstiftung NRW und Kraftwerk draufgedruckt ist. Die 8 regulären und die 2 Zusatzkonzerte sind ausverkauft. Als schwachen Trost deshalb jetzt noch ein bisschen Live-Musik von Kraftwerk, die Roboter.